Was? Der verkauft keine Burenwurst, der verkauft keinen Leberkast, der verkauft das Ganze nicht. Guten Tag und herzlich willkommen. Das ist das erste Mal, dass wir nichts zum Essen haben. Schlürf- und Schmatzgeräusche. Ich hab vergessen, aufs Klo zu gehen. Sollen wir nochmal aufhören? Na. Ich muss jetzt einfach mit permanentem Blasendruck da sitzen. Da geht das Ganze viel besser. So, willkommen, lieber Blasendruck Hansi. Willkommen, liebe Biene, lieber Titus. Hallo. Ich wollte ihn begrüßen, weißt du? Aber ich darf voll auch alle begrüßen, die da sind. Okay, Entschuldigung. Darfst, wir kannst, haben jetzt eine kannst du mich begrüßen, bitte? Hallo. Hallo, bezaubernde Biene. Könntest du uns die Werbung, wir haben natürlich wieder einen Sponsor. 70% aller Männer über 40 klagen über nachlassende Spannkraft. Ihnen fehlt die nötige Energie, um mit Stresssituationen des Lebens fertig zu werden. Sie brauchen Repulsan, die leistungssteigernde Kraftreserve. 50 und 100 Dragees zum Preis von 5 D-Mark 50 und 9 D-Mark 80 in allen Apotheken. Verlangen Sie Repulsan. Die Broschüre 4 mit Probe gratis von Medico Pharma 88 84 Höchststädter. Darf ich kurz fragen? Geht es da um Viagra? Oder Spannkraft kannst du überall haben? Ich habe mir auch gedacht, was Spannkraft hast, aber es geht um alltägliche Situationen im Leben, oder? Der Körper muss ja unter Spannung stehen. Wie alltäglich brauchst du Viagra? Das weiß jeder Sportler. Noch nicht, aber ich meine jetzt, was brauchen Männer über 40? 70% verlieren die Spannkraft. Wovon? Was verliert die Spannkraft? Der Mann an sich oder was? Der Mann an sich, ich glaube, um das geht's. Der muss dastehen wie ein Bolzen. Kann er mal spannen. Yeah. Spannleintücher. Alles klar. Zum Beispiel, da fällt mir jetzt ein, da gibt es dieses schöne Bild. Wenn es einem schlecht geht, muss man sich vorstellen, wie ein T-Rex ein Bett bezieht. Das ist ein extrem schönes Bild. Der T-Rex hat so kurze Ärmchen. Ach so. Und wenn der Spannlein dich aufziehen will, ist ein bisschen scharf. Das ist echt schwer. Ja, und da gibt es ein Bild, wo so der T-Rex so übers Bett liegt so, und das versucht aufzutun. Wenn man jetzt gemein ist, dann denke ich an Thomas Herrndorf, der eine Behinderung hat mit so Händen. Hm. Wer ist der Thomas Herrndorf? Ein Künstler. Mit kleinen, mit so zurückgebliebenen also Armen, oder wie man das nennt. Kontergan, ja. Ist es nicht? Das ist was nicht. Das wäre möglich, ja. Oder war Herrndorf der einen Kopfkrebs gehabt hat? Nein, ich glaube, ich habe mich da vertan. Ich habe jemanden gesehen mit so kurzen Ärmchen, aber früher, der Produktmanager von der Firma Jolla hat eine kurze Hand gehabt, aber irgendwie hat das super hingehört. In seiner Vita, er hat es die Firma verlassen, nachdem sie ja schlechter gegangen ist. Hat was super hingehört. Wolfgang Herrndorf gibt es. Wolfgang Herrndorf, der hat dann, der ist schon gestorben. Also soll es nicht mehr geben. Ja, jetzt sind wir schon voll drin. Ja, mittendrin. So, Biene, nimm uns an der Hand. Ja, genau. Ja, ich kann euch nicht an der Hand nehmen. Du hast es ja eh nicht so wirklich schwer, weil die letzte Moderation war ja wirklich glorios daneben, oder? Also von der letzten Folge, insofern kann es gar nicht schlimmer werden. Doch. Es kann. Ja. Ich will es euch beweisen. Es kann. Der Tom hat da so eine schöne Mindmap gemacht. Da geht es um die Ernte. Weil es ist ja gerade Frühling und jetzt wird der Kleingärtner fängt jetzt an. Entschuldigung, aber ist nicht das erste Thema irgendwas mit Null-Grenzkostengesellschaft? Ja, das ist vielleicht dein Thema. Nein, ist nicht meins. Aber ich habe jetzt aber gerade die andere Mindmap offen. Okay, Entschuldigung. 15.12. Cannabis als Thema. Genau. Beginnen die Mindmap, die der Tom hat, schaut ganz anders aus als die, die ich habe. Echt? Ja, stimmt. Ich habe nämlich die interaktive Mindmap. Du hast nur einen Screenshot davon. Aha. Traurig. Ja, naja, jetzt erzählen wir mal, um was es geht. Bevor wir da weiter stolpern, geht's los, Tom. Was ist Cannabis? Ich habe mir noch ganz viel rausgeschrieben, aber es ist natürlich so, dass regelmäßiger THC-Konsum die Denkstrukturen im Hirn verändert und ja, kann natürlich Psychosen und Was? In Österreich rauchen 33% gelegentlich Cannabis. Der Einwohner. 33%, ja, das 20-33% hat jemand, oder gelegentlich. Ja, gelegentlich. Ja, voll oft eigentlich, oder? Ja, das ist die Frage, gelegentlich. So viele Raucher gibt es ja gar nicht. Ich fahre gelegentlich mit dem Auto, das ist vielleicht zweimal im Jahr, dreimal, viermal. Mhm. Ja, ja, schon. Aber du brauchst ein funktionierendes Versorgungssystem, oder? Das hast du beim Auto meistens legalerweise. Ja, ja, ein Cannabis-Versorgungssystem. Ein Cannabis-Versorgungssystem. Das ist auf der Terrasse. Sind wir wieder beim Kleingärtner. Deswegen geht es jetzt um den Frühling. Es ist jetzt Frühling, haben wir angefangen. Genau, im Frühling. Na, aber ist da in dieser Statistik, die du hast mit den 20-33%, ist da ausgedrückt, wie viel gelegentlich hast? Nein, ist nicht ausgedrückt, nein. Aha. Aber das gilt für Österreich. Ja. Wie schaut es denn gesetzlich so aus? Verfolgung. Bei der ersten Anzeige kein Verfahren. Echt? Zweiten und dritten Anzeige gerichtliche Verfolgung, Strafen bei fortgesetztem Konsum. Bei Konsum, also Konsum ist ja verboten. Ich habe mal jemanden gekannt, die ist angezeigt worden, weil sie was zu Hause gehabt hat. Wie viel? Weiß ich nicht. Viel. Sie hat Schlafprobleme gehabt. Ah. Ja. Und die muss jetzt immer zum Herrn Amtsarzt, ne? Wie lange muss man das machen? Das macht keinen Spaß, keine Ahnung. Das war nur eine kurzfristige Bekanntschaft. Aber hast du dann Angst gehabt, dass die Polizei auch vor deiner Tür steht? Die habe ich mal kennengelernt. Ja, ja. Aber es gab in Österreich bis in die 1960er Jahre die sogenannte Hanfzigarette und dann kam das Knasterverbot. Knaster dürfte die Zigarettenkasten haben. Ja. Und echt? In Deutschland. Bis in die 60er Jahre hat es in Österreich was legal zu kiffen? Ich weiß nicht. Ich glaube, nach dem Krieg war alles Mögliche, was beschaffbar war, relativ egal, legal. Also legal, ob es egal ist. Egal, ob es legal ist. Verstehe schon. Ja, die Nazis haben sie verboten. Die Nazis, die haben tatsächlich, die haben aber so Hanfbibel, hat es die Hanfbibel gegeben, die ist in den 1940er Jahren rausgekommen und das ist relativ Propaganda gemacht worden für Hanfprodukte. Für Hanf? Na, ja, aber nicht fürs Rauchen, oder? Ja, im Krieg haben schon Leute braucht die, also Medikation, relaxierende Wirkung, wenn die irgendwie Kopfe haben und so. Und dann hat es nur natürlich Hanfprodukte gegeben, wie... Ja, ja, sie wollten es als Ersatzprodukt für allen möglichen Scheiß. Ich kann dieses W nicht... Ist es das alte W? Ist es ein S? Welche seilt? Was heißt denn das, Biene? Welche? Du kannst es sicher lesen. Alte Schrift. Das ist aus der Hanfbibel aus den 1940er Jahren. Frau P. Alte Schrift, Fraktal, oder? Fraktur. Ja, diese Runenschrift, oder wie das heißt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ist nicht kurrent. Mit dem S, das S, was ausschaut wie ein F. Und das W konnte am Mann eben sein. Ich glaube, es heißt Fraktal. Fraktal. Ja. Wer das Wort lassen wir einfach. Wer feilt bei Wind und Wettern, wer mit dem Bergseil hoch will klettern, wer weben will und Seile binden, wer segelt unter starken Winden, wer mit dem Tau am Kai hantiert, wer mit dem Strick den Bullen führt, wer Pferde muss mit Lasso fangen, wer will das im Netze fangen, Fisch im Netze fangen. Das ist doch ein S, ha? Will mit dem Schlauch bekämpft. Das wer mit dem Schlauch bekämpft die Brände, nämlich mit dem Schlauch, nicht mit Wasser. Wer baumelt an des Schwimmgurts Ende. Wer auf Strickleitern klettert steil. Wer tanzt und turnt hoch auf dem Seil. Wer in dem Boring Arktzechauen, keine Ahnung, sich retten muss. Zu Seil und Tauen. Ich mal kurz jetzt, ich habe schon ganz fertig gelesen jetzt, aber was ist das war eine Lobnis, eine Laudatio oder ja, geht es da unten nicht weiter? Es ist ja wer Wäsche, oder? Hast du es nicht Wäsche? Wer Wäsche seilt bei Wind und Wettern? Das ist doch das Gleiche. Wäsche seilt, ja, damit ich. Weiß jetzt nicht, kann was sein. Du, ich habe jetzt bis unten gelesen, du musst jetzt weiterlesen. Ich will schon wissen, wie es ausgeht. Was sich ist retten mit muss zu Seil und Tauen. Wer abseilt tief in finstere Schächte, der nehme nur die Hanfgeflechte. Ja, schön. Hanf. Ja, da geht es um Seile. Hanfseile. Hanf, das ist so wie Senf. Hanf. Und Genf. Und Fünf. Und Fünf. Das sind die einzigen Wörter mit NF. Mit M-F. M-F. Ja, und dann im Nachkriegsamerika hat es dann begonnen mit der Anti-Hanf-BR. Ja, und heute sind die ganzen Produkte, die aus Hanf erzeugt werden, legalerweise alle THC-bereinigt. Aber ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren, wo ich das erste Mal mit THC in Berührung gekommen bin, hat mir der gesagt, der mir das... Verkauft ausruhig. Am Bahnhof in Amstetten. der hat gesagt, total super Sache, das ist genmanipuliert. Und damals hat echt genmanipuliert, wir haben uns echt nichts dabei gedacht, das ist irgendwie coole Sache. Cool. Genmanipuliert, echt das, ist, das ist ja ein großes Thema, das ist jetzt ganz abseits davon. Ja, es gibt kein Biohampf mehr. Ja, das ist alles Industriehampf aus Holland. Industriehampf aus Holland. Hampf. Und das war seine Werbeschiene? Seine Werbeschiene? Das naja, ist Genhampf. Das hat ihm sein Dealer erzählt. Ja. Du hast es nicht vom Dealer persönlich besorgt, sondern... Na. Von einem Zwischendealer? Nein, Zwischendealer. Ich habe noch nie sowas gekauft. Bezahlt habe ich damals auch nichts. Ich habe noch nie sowas gekauft. Hast du eigentlich jemals Zigaretten geraucht? Obwohl, das ist Drogenproblem. Das war ein Ganze und noch einmal eine. Ich habe vorgestern 2 Zigaretten geraucht. Ja, von meiner Friseurin angeschnurrt. Ich war nämlich wieder mal auf einem Konzert. Warst du Wolfmatter oder was? Nein, Wolfmatter spielt am 11. Mai Open Air in der Arena. Mhm. Die möchte ich mir anschauen, die sind super. Nein, gesehen habe ich die Eagles auf Death Metal. Und 5 Bier später, 2 Zigaretten später. War's traurig? Hätte nur 4 Stunden Schlaf gehabt. Und dann hat mir aber dann meine Mitbewohnerin aufgeweckt, wie die duschen war. Das war aber schon 3 Stunden später. Haben wir gediegen verschlafen. Traurig? Nein. Es ist halt so, die sind halt eine Clubband, die jetzt durch Ereignisse jetzt ins Stadion kommen und dementsprechend, so wie ein Film, der jetzt auf 70 mm projiziert wird. Ach so, jetzt check ich warum, das sind die Butterclans. Genau, ja. Wo sie ein Ticket, Merchandise-Verkäufer erschossen haben bei dem Anschlag. Aber es ist halt irgendwie, wie wenn es, um den Gedanken zu Ende zu führen, wenn du einen guten Western hast, den du im Fernsehen anschaust, der ist irgendwie langsam, aber wenn du den auf 70 mm projizierst, ist er spannend, weil plötzlich du siehst viel mehr. Ja. Du siehst viel mehr in kürzerer Zeit. Also, du weißt, was ich meine. Ja. Und bei denen war es echt so, die haben echt alles ein bisschen langsam gemacht. Auf der großen Bühne. Ist immer so ganz ähnlich vorkommen, Analogie. Aber eigentlich sind es eine kleine, abgefuckte Band, die bitte das machen soll, was sie gut kennen. Nämlich, außerdem habe ich nur ein Lied kennt und das war I Only Want You. Und das kenne ich schon seit 2006. Kenne ich auch nicht. Und sonst eigentlich nichts. Ah ja, Save a Prayer haben sie gespielt, das Lied von Duran Duran. Und das habe ich auswendig gekannt von früher. Aber ich finde, Duran Duran finde ich irgendwie gut. Bin mir nie angekommen. Ist es Boys, oder? Wild Boys. Wild, naja, super Stimmen, gell? Duran Duran, oder? Kann man scheitern beim Karaoke. Das, Ich kann bei allem scheitern beim Karaoke, außer... The Rose. Nein, ich singe den David Bowie bei Under Pressure. Was singt der David Bowie bei Under Pressure? Ja. Sollte jetzt mal mit mir spielen, dann hast du es. Wild Boys, also Duran Duran, das haben sie bei der Austria im Stadion immer gespielt. Und zwar das funktioniert. Ganz, bevor überhaupt irgendjemand, das war glaube ich so diese Anlag-Austesten-Aktion, die sie da gemacht haben sie immer Wild Boys reingetan. Und der Ablaufredakteur, den ich oft dabei gehabt habe, der war so ein großer Fan davon. Und da habe ich echt gemerkt, was ist das? Wer ist der Ablaufredakteur? Das ist der im Ü-Wagen sitzt und sagt, jetzt kommt das, jetzt kommt der das. Der Übertragungswagen. Hat er mit dem Joker zu tun? Sitzt der hinter der Glasvitrine und tut das Stadion mit Durchsagen konfrontieren? Nein, das ist der im Wagen. Den hörst du nicht als Zuschauer. Also dem im Stadion sowieso nicht, aber dem Fernsehen sehen den auch nicht. Im Fernsehen schaut es irgendwie Eis. Ach so, das wird übertragen. Deswegen Fußball, die Austria ist Fußball. Ja, und im Fernsehen schaut sich Leute Eishockey auch an, okay. Da fällt mir ein. Es gibt einen Song von R.E.M., der heißt Ü-Wagen Berlin. Das letzte Album ist komplett untergegangen. Never heard. Wir springen. Ja, total. Wir waren Duran Duran, Hanf. Ja. Wie immer. In der EU ist Hanf 500% teurer als aus Marokko, Libanon, Indien, Afghanistan, Marokko. Ja. Na sowas. Ich war neulich beim Vortrag über Marrakesch. Ja. Ich fühle nicht mehr hin. Na, furchtbar. Ich nicht, wieso? Okay, diese Zudringlichkeit. diese Zudringlichkeit, die einem da vermittelt wird. Furchtbar. Okay. Will ich nicht. Na. Ich weiß nicht. Wie hat der eine lustige Film, der hat in Marrakesch gespielt, oder? Der mit den Vampire. Das war Tanga, das war der... Der Jarmusch-Film. Nein, das war in Tanja. Das ist Jim Jarmusch. Ja, nein, das war woanders. Ah, das ist nicht... Lovers Left Alive. Ja, genau. Only Lovers Left Alive. Das hat in Tanja gespielt. Marokko ist eins. Das ist Casablanca, Marrakesch und... Was du gerade gesagt hast? Tanga. Tanga. Ich habe neulich einen Film gesehen, wo Pierre Richard zu wie nennt man das, wenn man schüchtern? Der war so schüchtern, sich einen Slip zu kaufen. Nein, zwei Slips. Die Aufgabe war, 2 Slips zu kaufen. Ist voll gescheitert. der Film hat geheißen und jetzt noch einmal das Ganze von vorne. Okay. Sehr schräg. Ich kenne den Pierre Richard nicht. Doch, der ist jetzt 84 geworden, der ist schon sehr, sehr alt. Der hat so Koteletten gehabt in den 70ern und immer so eine Thomas Gottschalk-Frisur. Den kennst du sicher. So eine witzige, ja. Ja, relativ oder? Lustig, ist das ja. Ist der den großen Blonden? Der große kleine Blonde. Dicken halt, genau. Ja. Der kleine Dicke, wer war das? Mit dem Schuh. Mit der langen Zunge. Da hat es doch so einen Film gegeben mit der großen Blonde mit dem dicken Schuh nach. Mit irgendeinem Schuh. Nein, jetzt zurück zum Cannabis. Ach so, ja. Ja. Wir haben noch immer, wir reden seit 17 Minuten über nichts außer Cannabis. Das könnte sein. Also in der EU ist so, dass das alles maschinell geerntet wird. Niederlande, Schweiz passiert das schon so maschinell. Aber Moment. Jawohl. Wie was? Es wird maschinell geerntet in der EU. Blütenstaat wird aus der Blüte herausgeknopft, danach stundenlanges Kneten und Pressen des Harzes. Und das wird wahrscheinlich eine Maschine das übernehmen. Das ist ja Haschisch, oder? Das ist ja das Dope. Das tut mir leid, ich kenne mich nicht so gut aus. Der braune Schleim, oder? Der braune, genau, die Schokolade, das halt so ausschaut wie... Braunes Gold, ja, genau. Brown Sugar, ich weiß es nicht. Und dann gibt es noch Gross. Oder? Brown Sugar haben sie auch gespielt, die Eagles of Death Metal. Das sind die Blüten. Oder? Aha. Wenn du jetzt nur die getrockneten das Blüten rauchst. Das ist das Beste. Das Harte weiß ich nicht, das kommt drauf an wahrscheinlich. Was der Aficionado halt gerade bevorzugt. Aber es gibt schon die zwei großen. Da haben weil wir schon wenn man so Dinge. Blüten und also wenn man das Zeug trocknet, dann tut man das schon mit der Hand ernten. Ja, und ich glaube, die Blatteln rauchst du ja gar nicht. Du rauchst ja nur die Blüten. Aber alle kleinen Kinder laufen mit Hanfblättern durch die Gegend. Und die haben eigentlich absolut überhaupt keinen Na, da geht's wahrscheinlich, zum Rauschprozess. Da geht es wahrscheinlich um den Stoff, der aus Hanf besteht. Und deswegen ist auch das Blatt drauf. Der Stoff, aus dem die Träume ja, was, sind. Das habe ich aber echt gelesen, das Buch. Was du halt, aber kennst du das auch? Johannes Mario Simmel. Ich habe es nicht gelesen. Ne? Aber so ein tolles Buch habe ich mit 18 gelesen. Das Kastanie hat da ein fünfgliedriges Blatt. Gell? Also, Was hast du jetzt? Naja, dass die Kastanie ein bisschen aussieht wie Hanf. Nur halt ein großer Baum ist und kein Staude. Aber ich wurscht. Wollte man nicht einmal eine Regierung gründen? Also wenn die ja, Staatsform, da könnten wir so wie die Kanadier das auch am Blatt haben, könnten wir das... Das Cannabis. Das ist so langweilig, oder? Das war 1997 schon uncool. Ja, aber ich glaube bei den oder Ärzten... Oder Buba an die Wand sprechen. Ja, oder Buba, ja. Buba? Das ist so... Buba, weißt du, das ist der eine... Ach, der... Der nur seinen Namen schreibt und ganz stolz darauf ist, dass er irgendwas an ihn hinschreiben kann. Wie nennt man das, wenn man schön schreiben kann? Orthographie. Kalligraphie. Wenn man gute Kalligraphie hat. Wenn du richtig schreiben kannst. Ach so. Und Topographie, wenn man sie an die richtige Wand stellt. Aber wenn man einigermaßen begabt ist, dann kann man auch schon einmal einen Basque riskieren. Was ist denn ein Basque? Basque ist der avanciertere Puber. Weil der schönere, also stimmt, schönere, ja, viel recht, schönere. Jetzt kommt zwar gerade. Aber was würdet ihr so an der Wand schreiben? Ich habe jetzt vor kurzem ein Gespräch gehabt. Ja. Ich würde gern Humor ist möglich hinschreiben. Ich würde wahrscheinlich nichts auf der Wand schreiben. Ich habe nicht wirklich was zum Sagen. Nein, nicht, aber wenn du. Also ja, na gut, das, was ich zum Sagen habe, das lässt sich nicht auf einen Satz. Ich habe gestern Spraydosen gehabt. Weißt du, wenn es holt, gell? Haben wir eine Wand? Nein. Nee, sicher gibt es Freiwände in Wien. Du kannst einfach hingehen und schmierst irgendwas drauf. Ich mach das ja nicht. Wieso nicht? Ja, weil ich ein Lulu bin. Nein, du musst ja nicht. Und weil ich nichts zum Sagen habe. Nein, die Nachbarn dir. Es gibt ja wohl Wände, wo du aufschmieren darfst. Am ganzen Donaukanal darfst du sprühen. Am Ippenplatz gibt es das. Mhm. Ja. Da darf man? Ja, da darfst du, ja. Das ist nur der halbe Spaß, oder? Das ist ein bisschen für mich ein bisschen wie Hip-Hop. Ich habe diese Kultur nie wirklich erfahren, erlernt oder begriffen. Also es geht ja nicht wirklich um eine Botschaft, es geht ja nur dahin, seine eigene Marke dahin zu setzen. Und ich glaube so ein bisschen, wahrscheinlich ist es das wirklich. Aber wenn ich nicht wirklich was Schönes, Großes machen könnte, dann würde ich es auch nicht machen, weil was interessiert mich das, irgendwo Futter auf ihn zu schreiben? Was? Hey, was jetzt das für unsere Futter. Deutschen Zuhörer? Es gibt mindestens zwei. Futter. Warum willst du Futter auf die Wand schreiben? Für die Katze, oder was? Ich geniere mich jetzt. Und jetzt, spätestens in der siebten Folge, weil die Biene auch haben, das geschnitten wird. Jawohl. Na, was würde ich aufschreiben, wenn ihr was aufschreiben könnt, so Gnotis Auton oder sowas. Irgend sowas. Erkenne dich selbst oder habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Kant. Ich würde einfach nur Kant aufschreiben, fertig. Da hat jeder was davon. Der checkt wieder. Lindert Schmerzen, relaxiert Muskeln, wirkt sedativ, übelkeitshemmend, stimmungsaufhellend. Na, schau. Auf der anderen Seite Mundtrockenheit, verängstigte Stimmung, dosisabhängig. Kann Psychosen auslösen bei zu hoher Dosierung, nur bei Veranlagung. Aha, nur bei Veranlagung. Also Psychosen nur bei Veranlagung. Ja gut, aber was ist... Man könnte jetzt gerade davon ausgehen, dass ich das erste Mal gerade vorher geraucht hat in meinem Leben. Ja, aber dabei war es nur witzig, gell? Ja. Hey, aber die Psychosen, das ist glaube ich kein Spaß, oder? Nein, ich glaube auch nicht. Ich habe auch Geschichten gehört. Heinz Strunk passiert, die da. Ja, seine Mutter, oder? Seine Mutter. Ja, nein, aber er hat ja Hasch- und Bohnenkaffee gemischt. Hä? Ja, weil es hat bei ihm nicht gewirkt. Das Hasch rauchen. Und er hat sich gedacht, boah, gemein, ich möchte auch was haben. Und dann hat er eine große Portion Hasch im Bohnenkaffee aufgelöst. Und dann hat er so ganz schiere Panikattacken und Psychosen geschoben. Der hat das geraucht, der hat Bohnenkaffee mit Hasch geraucht. Der hat das getrunken. Jesus. Getrunken. Ja, und ich glaub, durch den Magen ist es nur schwieriger zum Einschätzen wahrscheinlich. Nicht, wahrscheinlich, ne? Weil ja, wenn du das rauchst, geht es relativ schnell. Ne? Das, ja. Und bis die Morgenschleim. Ja, wobei wir wissen eh aus der Krone-Zeitung, dass Hasch wird ja gespritzt. Ne? Cannabis, ja. Ja, aber was ist jetzt mit der Ernte? Die Ernte. Da sind wir irgendwie. Nein, ich frage mich jetzt erst einmal, wo bauen sie es an? Die Ernte, das machen wir dann im Herbst durch wieder. Ja, eh, aber. Entschuldigung, ich habe das ja gelesen im Standard. Ich muss mir da jetzt einhupfen, weil es interessiert mich schon ein bisschen. Ich habe im Standard gelesen, es gibt irgendwo im Brunner Gebirge so eine riesige Lagerhalle, wo sie Hanf anbauen. Ja. Legal. Und zwar nur kurz bevor es in die Blüte kommt. Und ab Blüte wird es illegal. Ach so. Und dann verkaufen sie es schnell an. Ich sage jetzt einfach einmal, jugendliche, aufstrebende Entrepreneurs. Das ist das Geschäftsmodell. Das so ist, glaube ich, denen ihr Geschäftsmodell, ja. Aber die haben doch schon auch so THC. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass es erst bei der Blüte dann der Fall wird. Erst, nein, es, du darfst es, glaube ich, bis zur Blüte darfst du es, glaube ich, ach so, alles machen damit. Na, generell ist ja so, du kannst ja Hybride machen. Ne? Und irgendwann einmal kommt es wieder zu der Pflanze, die es ursprünglich war, weil sie sich zurückentwickelt aus noch drei Generationen oder so. Generationen, Entschuldigung. Gratulation. Aber okay, wir müssten echt einmal ins Hanfgeschäft marschieren und fragen, ihr habt doch alles außer das, was man wirklich braucht. Das wäre eigentlich eine geile Idee. Machen wir mal einen Fieldtrip so auf Ali Jeans ins Hanfgeschäft. Ja, und was wo ich dann hingehen würde, in Graz gibt es ein Seeds to Go Geschäftel. Und da kann man die werben damit, ich bin nicht einigen traut. Ja, zum Mitnehmen. Man kann über Hausnummer 300 Sorten Seeds kaufen, also 24 Stunden am Tag, immer offen. Ah, so aus, mit was Samen? Immer offen oder mit Samen anscheinend. Mit Samen kann man nichts anfangen, oder? Ja, aber ich frage mich, warum man 24 Stunden am Tag, wenn ich kannst nicht rauchen, aber das Produkt wenn mir dann, um 3 in der Früh einfällt, ich würde jetzt gerne Hanfpflanzen pflanzen, gehe ich dorthin, 24 Stunden täglich hat es ja offen und kaufen wir dort zusammen. Warum ist da immer jemand da? Nein, ich weiß es nicht, ob da jemand. Ich glaube, es ist Automat. Aber der muss dann mit Bankomatfunktion gehen, weil das darf ja nicht jeder kaufen. Darf jeder kaufen? Offensichtlich schon. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es sind ja nur Samen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich kriege 2 Flaschen Safran-Gin, ich bin eigentlich. Ich frage mich jetzt gerade, wenn gibt es vielleicht wirklich für normale, für Karottensamen zum Beispiel Automaten, weil die bauen doch nicht extra einen Automaten für die haben ein Geschäft, das war früher mal so ein Kramerladen. Ah, du meinst einen Kreisler, oder? Kreisler. Wir leben hier in Österreich. Kreisler. Schneid das aus. Nein, sicher nicht. Ich lasse auch das Futter drinnen. Und einen Hegel erkannt. Und was wollte ich sagen? Das war mal so ein Kreisler, genau. Der hat einen Automat gehabt. Und den gibt es jetzt nicht mehr. Und dort drinnen ist aber hinter zugeklebten Türen, also weiß ich nicht, sich nicht rein. Naja, vielleicht haben vielleicht machen es viel über online. Aber wie gesagt, das ist eigentlich interessant, einmal so ein bisschen da in die Hanf-Szene. Es heißt Seeds to go, um ein bisschen Werbung zu machen. Ja, kriegst du was davon? Ist es? Mach mal lieber Werbung für Macava, das ist ein anderes Produkt aus Graz. Ja, gib mal her so eine Flasche Macava, ich würde das gerne mal testen. Hast du noch nicht getrunken? Hast du nicht? Ich bring da mal. As long hast as du, I live. Was? Bei aber meinem Siedel hast du ja nichts getrunken? Die bin ja ganz steigend. Ich habe ganz steigend bei meinem Siedel. Ah, oh ja, ich glaube schon, dass ich was hast getrunken schon habe. Ja. Aber was der? Das ist sowas Geiles. Da schwitzt man gleich wieder raus. Ja, aber das ist schon was Geiles. Das muss ich jetzt einmal sagen. Macava ist schon was Geiles. Ja. Weil den ersten Macava, wo ich getrunken habe, habe ich mir gedacht, das schmeckt nach Fisch, das schmeckt nicht gut. Dann habe ich noch einen getrunken aus Versehen und gedacht, das bleibt dabei. Und dann war bei dir beim Siegeln. Und seitdem, jedes Mal, wenn ich bei einem DM vorbeigehe und mir denke, ich habe 1,40 übrig, kaufe ich mir eine Flasche Macava. Das ist wirklich ein cooles Produkt, das nämlich in Graz erfunden wurde. Genau. Und bei mir daheim im Müllstadt abgefüllt wird. Jetzt schauen wir. Genau. Nicht schlecht, ja. Ich habe auch so einen ähnlichen Regionalbezug. Bei mir ist es das Zwettler Dunkle. Oh ja, das ist ein gutes Bier. Eins meiner Lieblingsbiere. Das überhaupt dunkel gern, und so. Ja. Aber was ich auch super finde, ist das Bamberger Rauchbier. Das gibt es im Siebensternbräu. Ja. Und das schmeckt nach geselchtem Fleisch. Das Siebensternbräu ist das, was weiter unten ist, nicht das Siebenstern. Kaffee, ja. Nicht das Kaffee Siebenstern. Nicht die Kommunistengeschichte, sondern das weiter unten. Obwohl die Kommunistengeschichte angenehmer ist, wenn man dort ist. Wahrscheinlich. Also wie das Siebenstern. Das letzte Mal im Siebensternbräu habe ich an was Kölner? Abgeschleckte Kölner, die da ständig irgendwas dran wollen. Ich habe einen Kollegen getroffen und das hat mir nicht gefallen. Nein, es ist nicht super. Das hat dann nicht gedacht, dass du einen Kollegen getroffen hast? Nein. Aber das Bier ist gut und die haben draußen einen Automaten. Da sind wir wieder beim Automaten. Da kann man sich draußen das Bamberger ziehen aus dem Automaten. Schlecht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, weil normalerweise musst du, wahrscheinlich kannst du nur... Ja? Es darf ja nur ein erwachsener Bier kaufen. Ja, deswegen gibt es ja zum Beispiel neulich selbst zahlende Kasse. Kasse, wo man selbst zahlt, ohne Personal. Da muss dann das Personal kommen und mit einem Strichcode durchfahren und sagen, okay, der ist jetzt nicht minderjährig, wenn du jetzt ein Bier kaufst und das dann selber am selbst, wie heißt man das, selbstzahlende Kasse? Selbstbedienungskasse. Ich überlege gerade, ob ich bei der Selbstbedienungskasse schon jemals kannst du natürlich Alkohol habe ich schon, ja. Also Alkohol nicht, nein. Aber dass du immer kümmern musst, also wenn du dich bei der Wahl des Zahlvorgangs auf Karten wählst, ja, dann bist du automatisch über 18 oder über 16. Nein. Nicht? Aber es ist auf der Bankomatkarte ein Chip drauf, der das Alter definiert. Aber so weit sind es wahrscheinlich noch nicht. Ja, was ist schwierig. Gell? Jetzt sind wir wieder bei der Automation. Das war einer unserer ersten Podcasts, muss ich dazu sagen, wo ich drüber reden wollte und ihr wollt jetzt nicht. Ja, wir können ein bisschen was reden. Nein, hast nichts mehr zu sagen. Der Hans ist eingeschnappt. Nein, ich habe viel zu sagen. Ich freue mich drauf auf die Zukunft. Was sind deine Eckpunkte? Stehst du positiv oder negativ? Moment, positiv oder negativ? Ja, Scheiße, bitte. Das hat nicht funktioniert. Ja, Links-Rechts-Effekt funktioniert nicht. Das hat nämlich einmal der Hauptprojekt der Apple gemacht. Negativ, positiv. Yes, mal. Ich bin sehr, sehr, sehr zuversichtlich in die Zukunft und ich freue mich ja schon auf die künstliche Superintelligenz. Und auf die Autos, die selber fahren. Absolut. Einpacken und den ganzen alles Scheiß. Alles ist scheiße. Das letzte Mal, wie ich eingepackt habe, habe ich einen Unfall gehabt. Seitdem habe ich nochmal eingepackt. Interessiert mich ja von der. Wo war das? Das war irgendwann einmal das ist, glaube ich, schon ewig her. Aber ich glaube, nein, es war nicht das letzte Mal. Aber es war lustig, weil ich habe dann halt die Polizei, haben mich halt selbst angezeigt, gell? Weil ich bin ja ein ehrlicher Mensch. Wie machst du das? Du gehst zur Polizei und sagst, ich weiß. Im Spital würde ich auch einfach anrufen. Gell? Dann würde ich die Polizei anrufen und sagen, bitte, ich bin da. Und dann würden sie sagen, passt. In Wern kommst du wahrscheinlich aufs Callcenter. Ich habe, weil ich nicht gewusst habe, wie, gell? Weil so oft habe ich keine Einparkunfälle, habe ich halt die Polizei angerufen. Gell? Und der Polizist hat gesagt, warum rufen sie da jetzt an? Naja, ich wollte Selbstanzeige machen. Ja, da geht's zur Polizei. Okay. Ja, stimmt. Ja. Man muss ja persönlich hinkommen. Ne? Warte. Dann hat er noch meine Daten aufgenommen. Und dann bin ich eben zur Polizeistation Otterkring gegangen. Und hab das halt gesagt. Und der hat gefragt, was Sie haben angerufen? Wo haben Sie angerufen? Und ich hab gesagt, ja, 133 bei der Polizei. Und wieso? Weil ich das sagen wollte, so schnell wie möglich. Ja, das ist ja nur ein scheiß Auffahrunfall. Wir sind ja da nicht in Kärnten oder der Steiermark, wo nichts passiert. Bei uns gibt es Messerstechereien. Hat der sich zusammengeschrien? Nein, der war total freundlich. Aha, dann hat er nichts zum Tun gehabt. Point proven. Wow, ja. Jedenfalls, okay. Was lustig war, ich habe halt natürlich auch alles fotografiert, gell, und der hat das halt die Anzeige gemacht, pipapo. Und dann hat er gesagt, ja, und das Auto, in das ich reingefahren bin, das ist ein grauer Polo. Und der schaut das Foto an und sagt, das ist ein silberner Golf. Und ich habe jetzt einmal die Farbe von dem Auto richtig sagen können. Das war ein bisschen traurig. Ja, Silber oder Grau, bitte. Ja, gell? Was denkst du über selbstfahrende Autos? Es wird momentan gesetzmäßig ganz viel diskutiert, wer haftbar ist und so. Ja. Aber was überhaupt nicht diskutiert ist, was machen mit den ganzen Leuten, die keinen Job mehr haben? Weil die schlechte. Oh je, weißt du was? Die lassen wir oder wir entwickeln uns gesellschaftlich so weiter, dass wir einfach sagen, ja, genau, dass Lebensexistenzberechtigung nicht mehr an Erwerbsarbeit gekoppelt ist. Vielleicht schaffen wir das. Bin mir aber allerdings sehr, sehr, sehr, sehr, sehr skeptisch, was das angeht. Wir schaffen es ja nicht einmal, uns alle Menschen als Menschen zu betrachten. Insofern. Ja, also, du hast doch recht, Hansi. In zwei Minuten Gold, gell? Ja, also das war jetzt Hut ab, ich kann gar nicht selber hätte es besser jetzt. Ich lasse es jetzt einfach mit mir reden. Oh, du bist Moderatorin. Der Zukunftsforscher Jeremy Rifkin, der ist auch sehr, sehr optimistisch. Der sagt auch, also wir kommen immer mehr in eine Null-Grenzkostengesellschaft. Das heißt, dass der sagt halt, dass die Produktivität immer mehr zunimmt und dass die Grenzkosten für vielen Gütern und Dienstleistungen immer gegen Null tendieren. Also unsere Rechner zum Beispiel, die wären vor einem Jahrzehnt wahnsinnig teuer gewesen. Was ist denn was sind Grenzkosten? Entschuldigung, aber ich bin nur ein kleiner Sonderschullehrer. Die Grenzkosten sind Grenzkosten. Ab wann wird etwas Turn off, total point of return? Ja, was man, also ob, sagen wir mal, ein Glasl kostet 5 Euro in der Herstellung. Ja. Oder was? Na, und wenn du es für 6 Euro verkaufst, hast du es auch jetzt haben wir die ganzen Bonuspunkte, die ich so schön ziehe. Es hat was mit Produktionskosten zu tun, das ist einmal so. Biene, was sind denn Grenzkosten? Ich weiß nicht, was Grenzkosten sind. Habe ich Wirtschaft studiert oder was? Wer hat denn von uns Wirtschaft studiert? Keiner. Magst du mal nachschauen? Ich bin gerade dabei. Okay. Also naja, die allwissende Milhalde definiert Grenzkosten folgend. Sind in der Betriebswirtschaftslehre und der Mikroökonomik diejenigen Kosten, die durch die Produktion einer zusätzlichen Mengeneinheit eines Produktes entstehen? Ah, mathematisch ist die Grenzkostenfunktion die erste Ablenkung, bla bla bla. Das heißt, ich habe die Fixkosten für die Produktion eines Gutes X, fallen Fixkosten in der Höhe von 100.000 Euro an. Miete, Bereitstellung von Maschinen, Gehälter. Mit diesen vorhandenen Mitteln können maximal 5.000 Einheiten des Gutes gefertigt werden. Für die Fertigung einer Einheit von X werden Rohstoffe für 5 Euro benötigt. Bei einer gefertigten Einheit fallen also Gesamtkosten in der Produktion in der Höhe von 100. Was? Na, sagen wir einfach, nimm 3, zahl 2. Na, warte mal. Der Rohstoff. Aha, oh, boah, das wird kompliziert. Alter. Hier ist ein Satz. Jeremy Rifkin sagt eben, eine auf Knappheit gegründete Ökonomie macht immer mehr einer Ökonomie des Überflusses Platz. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das schon, das merke ich aus meinem täglichen Leben. Ja. Ja, gell. Aha. Ja. Aber der ist halt sehr, sehr optimistisch. Wer hat das gesagt? Rifkin. Jeremy Rifkin, okay. Zukunftsforscher. Und der hat eben... der sieht halt Wirtschaft, drei zusammenwirkende Faktoren in der Wirtschaft, eben Kommunikation, Energie und Logistik. Und in der Kommunikation war eben das Gutenberg-Buchdruck, ne? Eine ziemliche Revolution. Und mittlerweile ist halt... Wie meint, in der Kommunikation? In der Kommunikation, ne? Weil ja, gut, aber Wissen, das ist schon ein bisschen old, das ist, haben wir nicht best, das ist 500 Jahre her. Ja, aber warte da mal, wie lange eine Kommunikationsform, ein Kommunikationssystem braucht, bis praktisch einmal die Veränderungen sichtbar sind. Die Telefone eigentlich nur immer nicht am Ende, ne? Und wir haben da Mutationen jetzt davon. Aber das Telefon, ne, ich meine, gut, das ist die Frage. Ne, Telegraph? Du hast ja... was haben wir früher gehabt? Buchdruck? Was meinst du mit früher? Am Anfang haben wir Buchdruck gehabt. Vorher haben wir nur erzählte Geschichten gehabt. Nein, vor dem Buchdruck haben wir auch schon. Da haben wir Mönche gehabt, die haben Bücher geschrieben. Genau, die waren gescheit. Und dann haben wir Buchdruck gehabt. Und dann haben wir Papyrusmenschen gehabt, die haben Papyrus. Und Steintafeln. Durch Buchdruck haben wir ganz viele Möglichkeiten gehabt, dass mehr Leute das machen. Und nicht nur die. Ja, die Vervielfältigung ist halt leichter geworden, das stimmt schon. Ja. Um Welten leichter, sogar extrem. Und die Medien vor der industriellen Revolution, das war dann vielleicht der Telegraph, noch später dann. Ja, der Telegraph, Telefon, Fax war vorher und in der Zukunft, in der Gegenwart haben wir eben Internet und das Internet der Dinge. Ja, aber gut, das Internet der Dinge, auf das warte ich aber schon seit 5 Jahren. Naja, jetzt haben wir dann die Umstellung IPv6. Ja. Und dann kann man praktisch alles vernetzen, alles. Die Frage ist halt, ob das überhaupt irgendwas bringt, dass wir alles miteinander vernetzen. Also, was habe ich davon? Mein guter Kühlschrank, ich muss ja gerade. Ja, nicht schon wieder der Kühlschrank. Ja, naja, aber das ist das, was ich beim Internet der Dinge immer her. Der Kühlschrank bestellt sich das Essen selber. Genau, ja. Weil er merkt, ups, ich kann Milch mehr da. Wer macht dann den Paketboten die Tür auf? Naja, geht vielleicht auch noch irgendwie. Aber was noch, ich meine, mir fällt da einfach ein bisschen die Fantasie für das Internet der Dinge. Naja, schau, das ist einfach diese Autos. Du weißt immer, wo welches Fahrzeug wo ist. Du kannst wahnsinnig super Sachen koordinieren. Die Skier. Jemand borgt die Skier aus und fährt mit den Skiern nach Hause. Man kriegt ja die Rechnung nach Hause, weil die Skier wissen, wo sie sich befinden. Weil sie praktisch an jeder Ecke mit irgendwas anderem kommunizieren. Mhm. Ganz viele Dinge. Aber das ist schon... Da steige ich jetzt bei der Logistik ein, oder? Weil das ist... Jetzt kommt die Logistikerin. Enormer Aufwand. Logistik ist auch ein Bereich, ja, genau. Also... Naja, dann können wir aber die Leute wieder verwenden, oder? Die früher Chauffeure waren. Ja, wenn wir jetzt die können wir dann vor so ein Kastel setzen, die schauen, wo die Ski hin sind. Wir verwenden die Leute. Ja, in der Gegenwart haben wir LKW und Auto. Man muss praktisch denken. Ja. Immer praktisch pragmatisch, denken. Gell? Einfach, es hilft nichts. Ich bin wenig romantisch, sehr pragmatisch, was soll man machen? Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Ja, eh, man ist sicher eine gute Idee, aber es ist halt so wie die Apple Watch. Wir bekommen dann vielleicht lukrative 3D-Druck zum Beispiel. Ne? Braucht man nicht alles nach Hause schleppen, ja, sondern nur in Plastikform. Das ist ja sowieso was anderes. Das kommt ja dann, das kommt ja dann wieder, das... Do it yourself? Ja, aber das ist für mich schon ordentlich abgespaced. Voll geil, oder? Hey, ich hätte das von dem Mattel-Drucker gehört, für den Kinderdrucker, für den Think, Make. Ja, das ist ja meine Angst, dass man lauter Blödsinn draus macht. Man macht die Anhänger, Lego. Ja, aber so fängt es ja an, bitte. Das Spielzeug. Die fangen mit Spülen an und dann... Ja, und dann können sie es aber programmieren, sozusagen. Also ich bin ein bisschen zuversichtlich in die Jugend von heute und ich glaube, dass die das alles dann irgendwann mal machen. Wahrscheinlich werden sie auch nur auf irgendwelche Knöpfe draufdrucken können, nicht wirklich verstehen. Ich glaube, die Jugend von heute kann nur mit Applikationen arbeiten. Die wollen nichts mehr mit Programmen, die wollen immer mit Apps was machen. Ja, aber Apps müssen irgendwo herkommen und programmiert werden, die fallen ja nicht vom Himmel. Von ein paar Leuten. Ja, die gar nicht so wenige sind, glaube ich. Ich glaube auch, das sind viele. Ich war ja jetzt an dem Hackerspace. Und was gibt's da was? Ja, es ist interessant. Geil. Es ist echt was Geiles. Ja, machen wir mal einen Ausflug machen wir dahin. Weil das sind echt coole Dinge, die haben. Also schwerst beeindruckend. Die haben, abgesehen davon, ein Fotolabor, was okay. Wirklich cool ist. Wirklich cool. Also ein altes. Was eine Dunkelkammer, warst du in der Dunkelkammer? Ja, voll geil. Dann haben sie alle möglichen 3D-Drucker, 3D-Scanner, Ausschneid, Laser, Cutter, Scheiß, Dings. Ist das ein Verein? Das ist ein Verein, ja. Mhm. Ja. Die heißen MetaLab. Ja. Mhm. Und es ist ziemlich cool. Was ist der Sinn dieses Vereins? Weil es geht. Ah, okay. So wie das verstanden. Warum? Wofür braucht es, weil es geht? Und warum? Weil wir es kennen. Und so, das war eigentlich die klassische Antwort, die sie mir gegeben haben. Und dann haben wir schon gedacht, eigentlich, ja, warum mal nicht? Wieso? Und wie geht das? Womit verdienen die? Wie zahlen die Miete? Das ist nämlich ziemlich cool. Naja, die sind so Verein, 250 Leute zahlen im Monat 20 Euro oder irgend sowas ein. Ja? Und wenn du jetzt irgendein neues, geiles Teil haben willst, das ist, keine Ahnung, sagen wir mal einen Laserdrucker oder was, also nicht Laserdrucker, ein Lasercutter, so ein Scheiß. Irgendwas beeindruckend Cooles, sagen wir mal. Dann musst du die Hälfte vom Preis aufbringen mit deinen Freund. Und dann zahlt der Verein sozusagen die andere Hälfte. Sagen wir mal, keine Ahnung, dieser Lasercutter kostet 10.000 Euro. Hm. Wenn du sagst, okay, wir 7 Leute, wir zahlen die eine 5.000, dann zahlen sie die anderen. Weil dadurch kostet es nicht mehr so viel für die, dafür kostet es nicht so viel für den Verein und das wird dann benutzt. Ah. Und das steht also dann dort? Das steht dann dort und jeder darf es benutzen, wenn du aufs Gerät eingeschult bist. Okay. Das ist ziemlich cool, ja. Okay, ja. So wie diese Reparaturwerkstätten erinnert mich jetzt ein bisschen. Ja. Und sie haben. Sie so, haben es gibt es in Graz mit so Siebdruck zeigst. Ja, Siebdruck haben sie alles und Sticker-Manufaktur und so ein Scheiß. Also Sticker-Manufaktur. Ja, Pickel-Manufaktur. Manufaktur. Handgemacht. Sticker. Kannst alles machen. Da gehen wir mal hin. Da machen wir einen Ausflug hin. Zweierreihe. Handhalten, Jause mitnehmen. Nein. Ich glaub, ja, sie ist vielleicht gar keine blöde Idee. Ich schaue jetzt gerade. Na, die kochen auch und so und das sind sehr nette Menschen. Schon alle dann haben die auch Essen drucken. Na, Essen tun sie kochen. Tun's nicht. Und, heute habe ich mir schon gedacht, ich mache mir heute Palatschinken. Ich habe vorgestern habe ich Palatschinken gemacht. Mit was für einer Füllung? Mit Marmelade? Mit Schafskäse, weil der Herr nicht so gern nicht so gern süße Palatschinken mag. Wieso nicht? Achso, weil er kein Österreicher ist. Wie kann man da bitte die ganze Zeit diese süßen Hauptspeisen? Das funktioniert ja gar nicht. Ja. Und ich habe eine mit Zucker gegessen. Das war die Erfindung von meinem Bruder und mir als Kristall Kinder. Kristall oder Staub? Kristallzucker, es ist geiler Scheiß. Erst. In die Palatschinken einfach ein ganz kleines bisschen Zucker rein. Du hast ganz gesunde Zähne, oder? Und einrollen, ja. Das ist zwei nur, Plomben oder so nur. Das ist, ja. Dann eine mit Marillenmarmelade und eine mit Nutella. Oh. Und dann war ich sowas von froh, da bin ich nicht mehr bewegen können. Das, ja, geil. Ich glaube, das mache ich mir heute auch, sowas. Mach das. Ich habe nicht so viel Marmelade. Ich kriege da Marmelade von meinen Eltern und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Palatschinken, backen. Erst backen? Backe Kuchen. Marmelade? Nein, aber in Kuchen kannst du ja nicht tun. Die Marmelade? Ja, da kannst du den Kuchen auseinanderschneiden und mit Marmelade den oder wieder zusammenkleben. Ich mache mir eigentlich nur Käsekuchen. Käsekuchen. Käsekuchen. Du meinst Topfengulatschen. Ich hab da nur. Oder? Käsekuchen ist ja eigentlich Topfen. Topfenkuchen. Ja. Topfentorte, sagen wir. Ja, Sommertorte. Topfentorte. Cheesecake. Fuck. Eine Sache noch. Ja? In der Zukunft wird Sharing Economy das Paradigma sein, sagt Rifkin. Sharing Economy. Dafür wäre ich. Also, aber was ich jetzt noch nicht ganz gecheckt habe, was ist das mit den drei wichtigen Faktoren? Kommunikation, Energie und Logistik. Warum die drei? Ja, naja, du hast Güter, du musst die Güter wohin bringen und du musst kommunizieren. Und Kommunikationssystem wichtig, weil ein Netzwerk wichtig ist, damit du das dann dahin bekommst, wo es gebraucht wird. Mhm. Aber warum ist dann Gutenberg? Ja, also es ist mir schon prinzipiell schon klar, aber das mit einem Gutenberg-Beispiel ist mir ein Rätsel. Aber Bewahrung von Wissen. Bewahrung von Wissen. Ja, nicht nur Bewahrung, auch die Kommunikation. Vom Gutenberg hat nicht jeder direkt irgendwo hingehen müssen, wenn er was sagen hat wollen. Und mit Gutenberg schmeißt einfach ein Pamphlet in die Menge. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ist schon, ich habe da jetzt vor ein paar Tagen im Standard so den Schopf, die Cartoons vom Schopf, kennst du? Also no, no. Jedenfalls, der hat das halt verglichen. Der Gutenberg erfindet den Buchdruck und kurz drauf mit diesen ganzen Pamphleten, die Leute denken sich, Arsch, Scheiße, Dreck, Aufstand, 30-jähriger Krieg. Und der hat halt die Verbindung gemacht, ganz gewinnt, dass du halt jetzt dann hast du mit Twitter und Facebook, Twitter und Facebook, und so hast du den ganzen arabischen Frühling und dass das halt jetzt dann auch abrutschen kann in so eine 30-jährige Kriegsähnliche Situation. Du hast halt heutzutage auch das Problem, was ist die Wahrheit, was du so siehst? Ja, das hast du ja ist das, was gehabt, du ja. in deinem Facebook-Newsfeed siehst, eine Abbildung von der Realität? Und, oder ist es das? Das Problem hattest du früher auch schon. Ja, aber ist es das, was deine Freunde posten da und wenn die alle Anti-Flüchtlingssachen posten? Ein Effekt hat natürlich der Buchdruck auch gehabt, nämlich Nationalismus ist dadurch begünstigt worden. Effekte. Des Nationalismus. Ja, das war damals noch gar nicht so. Eher so diese religiösen Dings waren damals das Thema, glaube ich. Aber du hast schon recht, du grenzt die halt dann ab, ein bisschen. Und so machen wir das halt auch. Mit uns. Du hast in deiner Facebook-Timeline, oder wie das heißt, bei Facebook, weiß ich nicht, Newsfeed, keine Ahnung, du hast ja auch nur dir genehme Werbung, sagen wir mal so. Also dir genehme Informationen. Du hast ja nur von deinen Freunden, die alle mehr oder weniger ähnlich klingen wie du, die halt wahrscheinlich so und so ticken und was anderes hast du nicht drinnen. Das heißt, du bist ja schon ein bisschen in dieser Filterblase drinnen und kommst du nicht raus. Und hast, aber bei den jungen Leuten, die schauen alle über Facebook. Schauen auf Facebook schon. Und das ist das, was sie wahrnehmen. Ja. Und nein, wenn du halt zufällig an ein Delfin zu Tode geselfied. Es gibt auf der anderen Seite nur die Leute, die Twitter verwenden. Ja. Weil Facebook ist Gemeindebau, haben wir auf der FH gelernt. Ja, natürlich, ja. Jetzt habe ich nicht gewartet, bis der Hansi gegangen ist. Scheiße. Übrigens, da fällt mir ein, irgendein erfindiger Bayer hat, ein Metzger hat eine Laugen, eine Weißwurststange designt, wo der Leberkäse in Schlafrock. Das ist kranker Scheiß, du solltest mit mir nicht über sowas reden. Also innen drinnen. Red mit Hansi drüber, ich finde es schon pervers, dass man ein Würstel in einen Teig einwickelt. So. Das finde ich schon ganz, es geht nicht, ich weiß nicht, wie man auf so einen besser, wenn du rechts eine Wurst und links eine Säme hast, viel gescheiter. Ja, man muss das getrennt voneinander machen. Ich hab da vor kurzem ein Foto gemacht, ich muss jetzt nachschauen, wo das vorher. Weil nämlich, man kann sie dann selber dosieren. Nein, das ist einfach, ich weiß nicht, warum man das machen sollte. Das ist mir ein Rätsel. Weil es einfacher handhabbar ist vielleicht. Da, es gibt jetzt vom den Schlemm-Leberkäse, wo der Leberkäse im Schlafrock ist. Stimmt, genau. Aha, das gibt es da auch schon. Backwerk. Du hast es fotografiert. Ich habe ein Foto gemacht und dann merkt, kranker Scheiß, ich bin nicht dafür. Hm. Der Hansi ist ein Wurstmensch, der kann jetzt übrigens selbst Wurst machen. Wurst, ein Bonbon aus Wurst, kann er selbst machen. Wieso kann er das jetzt auf einmal selber machen? Er hat einen Fleischwolf. Ach, deswegen und Fleischwolf? Der hat eine Wurstfunktion. Du, Hansi hat eine Wurstfunktion. Der kann ein Bonbon aus Wurst kann uns machen. Hey, warst du auf der Toilette oder warst du? Am Klo, ja, ich habe eine Wurstmaschine. Am Klo? Wurst. Nein. Ein Bonbon aus Wurst. Nein, ich habe einen Fleischwolf. Und auf dem Fleischwolf kann man einen Wurstaufsatz aufhütten. Du tust Fleisch in den Fleischwolf, machst aus dem Gedärm eine Wurst und tust die dann kochen. Wurst. Oder braten, ja. Oder grillen. Du tust Pfeffer auch rein. Kann alles, ich kann meine eigenen Würste. Und wo nimmst du deine Därme her? Kriege ich vom Fleischhocker. Darf ich jetzt gleich mal kurz unentgeltlich den Fleischhocker Bauer am Gersthof empfehlen, der wirklich gute Leberkassemmeln macht? Wo ist denn der? Am Gersthof. Der Gersthof ist groß. Na, direkt bei der S-Bahn-Station. Ah, ich war schon. Wirklich gut, total freundlich. Nehmen wir einen Pizzamann, der, nehmen der Ida. Ja, genau. Der Seite. Mhm. Ja. Aha. Und ist echt ein guter Fleischhocker. Hm. Ich will ein bisschen Werbung machen. Ja, bitte. Welcher Nahversorger deiner Wahl? In der großen Schiffgasse Nummer 5 kann man Spraydosen kaufen. Und für legale Zwecke? Für, um Sachen an der Wand zu schmieren. Welcher Bezirk? Im zweiten. Aha. Beim Donaukanal in der Nähe. Damit man auch Schub holen kann, falls man dort Spray hat. Genau. Und ich bin gestern hingekommen und dann ist dort ein Schild gehängt, sind gerade Gassi. Und dann ist ein Hund dahergekommen, Matschwau. Kennst du den Hund? Ich kenne den Ciao Ciao. Ja, diesen Sucherbild aus. Und dann also Matschwau ist nicht ein Spitzname für einen Hund, der viel Wauwau macht. Mucho, mucho. Such amazing, Matschwau. So ein Hund ist dann dahergekommen mit einem Handschuh im Maul. So ein lieber Hund. Der ich habe das erste Mal so einen Hund gestreichelt. Dieser super bekannte Hund. Schau. Ah, Dog. Ja, genau. Ja, den kenne ich. Der heißt Matschwau-Hund. Na, da steht immer, da steht so rundherum dabei, Matschwau, such amazing. Aha. Und solche Sachen. Kennst du den Tom? Nein. Ich finde das aber nicht so beeindruckend. Mir gefallen die Hunde, die so windschlüpfrig ausschauen, die so eine komische Nase haben. So. Schauen aus wie ein Stealth-Bomber. So ein bisschen. Also weißt du, was ich meine? Das eigentlich was? Nicht. Der ist meistens entweder ist er schwarz oder weiß. Weißt du, was ich meine? Nein. Mit den zaumdruckten Nasen? Ja, die so ein Boxer. Nein, nicht zaumdruckte Nasen. Die haben so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber es schaut sehr, sehr ich kantig aus. Mit Hunderasen noch nichts aus. Kubistischer Hund. Kubistisch. Kubistischer. Altbetonistischer Hund, okay. Nein, so einen Hund habe ich gestreichelt. Der gehört dem Besitzer. Mhm. Seid gleich Freunde geworden? Sehr netter Hund und ich, ja. Okay. Wieso hast du nur, was hast du in den Geschäft zu tun gehabt? Ja, sie hat sich Spraydosen gekauft. Weil sie Sachen auf die Wand schmiert. Auf die Hauswand? Nein. Hofwand? Ich tu Sachen machen. Na, halt. Bin ja macht nur legale Dinge. Nur legal, genau. Ja. Ich tu bei mir daheim am Dachboden. Übrigens finde ich das eine Frechheit. Ich habe nämlich am Dachboden oben eine goldene Spraydose stehen gelassen. Jemand hat sie entwendet. Oi. Und die Rauch von Keratierteln, gut angesprüht, jetzt haben wir extrem schicke Rauch von Keratierteln. Goldene Rauch von Keratierteln. Kann da jeder rauf bei euch? Ist das zum Wäsche aufhängen? Nein, es ist zugesperrt, aber das ist manchen Leuten anscheinend wurscht. Aber du hast den Generalschlüssel, oder? Nein, alle, die bei uns wohnen, haben halt einen Schlüssel. Ach so. Und können am Dachboden gehen. Das heißt, irgendeiner von euch. Was wird da gemacht? Was ist das da? Die Biene will wie im Sommer. Wie du da umsprayen? Die Ziegel von außen, von innen? Nein, irgendwelche Sachen ansprayen. Meine Sachen ansprayen. Wenn sie irgendwas ansprayen will. Das ist nicht der Hund, den ich meine. Sag her. Aber ein Hund, der hat gesagt, der hat sich extrem schwer dann beim Atmen. Ja, das haben wir schon mal besprochen. Ja, stimmt, genau. Das ist ein schnelltes Thema. Das ist schon ein alter Hund. Ich war am Sonntag spazieren und da hat sich auch dann einer verabschiedet, weil er Angst gehabt hat vom Hund von der Wirtskasse Ursula. Der war auch recht nett. Der ist aber nur auf Frauen zugrennt. Männer hat er. wenn ich den Hund kenne und den Besitzer kenne, dann kann ich damit leben. Hm. Gell? Weil dann weiß ich einfach, wenn du mit dem Hund kommst, dann haltest du den Hund fern von mir oder der Hund nimmt mich nicht als Bedrohung wahr. Aber ich nehme fremde Hunde, die auf mich zulaufen, tendenziell und prinzipiell als Bedrohung wahr. Da kommt drauf an, ob er grinst, oder? Ja, Hunde grinsen. Ja. Der Matsch war auch da grinst. Und der ist auf mich zugekommen und ja. hat einen Handschuh im Mund gehabt und war total süß und hat sich streicheln lassen von mir. Der war ja, viel weicher als... Du magst ja Hunde auch. Mittel. Mittel. Nur wegen dem Menino. Und du hast dann, bist du gleich ins Gespräch gekommen, du bist eine sehr, sehr umgängliche Person. Ich habe mit dem Hund geredet, ich habe gesagt, der Hund hat nämlich seinen Handschuh fallen lassen und ich habe mich runtergebückt zum Hund und habe gesagt, du hast den Handschuh fallen gelassen, lieber Hund. Ich habe nicht viel geredet. Und hat er gesagt, wenn er den Handschuh gehört? Naja, der hat dem Hund gehört, das ist sein Spielhandschuh. Ach so. Und der Besitzer hat dem Hund dann den Handschuh zugeworfen. Der Hund hat danach geschnappt, ihn aber nicht erwischt und dann sind wir eingegangen. Wollte ja dunkleres Grau haben. Nein, ich wollte ein helleres Grau haben. Er hat dann gesagt, ja, das ist schon eher ein mittleres Grau. Aber du hast die Form auch nicht erkannt, gell? Ich? Silber und Grau. Also, kann man das von mir auch nicht annehmen. Ja, insofern. Du, ich schaffe das, den 18er Jollys Malkastenfarben. Kann ich auswendig. Zinnoberrot. Der 18er nämlich, nein, nicht der 12er. Gut gesagt. Tizianrot fällt mir nicht ein. Tizian war der Maler, der das so ein schönes Rot gemacht hat. Ja. Der hat das Rot von den Haaren von den Frauen immer so gut getroffen. Ah. Die Frauen selber haben es... Ist es der mit der Venus? Nein. Nö, glaube ich nicht. Das ist der Botticello. Die ist ja auch rot, oder? Rothaarig. Der rote Baron war auch rot. Nein, weil ich meine jetzt an die das, wenn du sagst, ein Gemälde mit einer rothaarigen Frau, dann denke ich an die 20-Cent-Münze aus Italien. Ja. Ah, echt? Ja. Kenn ich nicht. Das ist das, was mir auf die Schnelle sofort einfällt. Weil der rot ist. Na, die hat doch rote Haare erst. Ja, Venus. Die Venus. Ja. Sandmütze. Ja, genau. Ist das verstehe. Nein, oder? Weiß ich nicht. Das ist Botticelli. Ah, Botticelli. Klingt wie ein guter Wein, der ist auch rot. Das Rot von den Haaren, was der gezeichnet hat von den Frauen, die haben sie das mit Pferdepisse gefärbt damals. Okay, okay. Ja, das hat er sehr, sehr gut getroffen. Deswegen spricht man heute noch vom Tizianrot. Was ist denn eigentlich euer Lieblingswein? Ich wollte mal neulich einen Merlot kaufen. Bier. Der war dann so wahnsinnig teuer. Dass ich mir einen Rioja gekauft habe. Beim Hofer gibt es einen ganz guten. Merlot? Bier. Nein, ich habe vergessen, wie er heißt. So. Merlot. Ist Merlot nicht der italienische Wein, deswegen sagt man Merlot? Nicht, dass ich mich auskennen würde, gell? Nein. Aber ich überlege gerade, wie der heißt. Irgendwie. Uhudler vielleicht. Das ist ein sehr guter Wein. Das ist ein sehr guter Wein. Das ist so meins. Heckenklescher halt. Super. So tendenziell eher rot. Bei mir zumindest. Nein, weiß. Wenn schon sein muss, weiß. Aha. Ja. Dann so ein Grauburgunder, Weißburgunder, so in die Richtung halten hat. Wow. So ein süßer Weißburgunder. Ein bisschen was Fruchtigeres, was du. Für die Dussi in dir. Bruder, schaut eigentlich, Sekt trinkt man viel zu wenig, oder? Sekt trinkt man. Abgesehen was von Silvester. Also Sekt finde ich gut. So zum Freiklingeln, so ein bisschen. Oh. Aber das mögen die Leute. Zum Freiklingeln. Das mögen die Leute nicht so gerne, wenn ich Sekt trinke. Das kennt man schon vom Rosa-Roten Panther, wo er sagt, ein Minimum an Alkohol und ein Maximum an Vergnügen. Sagt da, wie heißt der Gentleman-Detektiv? Peter Sellers. Nein, nicht. Peter Sellers hat den Schauspieler an die Wand gespielt, aber eigentlich wäre er der Hauptrolle gewesen. David Niven. Ah. David Niven hätte übrigens vor kurzem Geburtstag gehabt, der ist 1908 geboren worden und 1983 gestorben. Okay. Also der Wein vom Hofer ist der Rosso Toscana um 2,99. Die Flaschen, guter Wein, sage ich. Rosso Toscana, so heißt er. Rosso Toscana, ja. Ist das eine Sorte? Das heißt einfach nur Roter aus der Toskana. Genau, IGT. Ich kann dir einen guten Wein empfehlen. Ja. Bier. Ja. Ich habe da vorhin schon meine Bierreferenzen kundgetan. Das Problem ist, Bier schmeckt einfach so gut. Ich weiß nicht, ich habe am Montag war ich schon so tüt nach 5 Bier. Ja, ist doch voll geil. Am nächsten Tag ist mir sehr, sehr schlecht gegangen. Na. Und ja, das war Otterkringer, der war einfach gegessen. Ja, und Sekt trinkst du jetzt nicht, oder was? Bier. Ich trinke keinen Sekt, ne. Sekt, ich finde da was das Gute an die Sekt ist. Die Darreichungsform ist nicht da, die richtige Darreichungsform. Ja, aber ich finde... Die Flöte, oder was? Ja, es gibt im Gartenbaukino gibt es diesen. Pikolöchen. Ich weiß nicht, das war Ostdeutsche, die hat gemeint: Ach, das haben die da, super, nehme ich einen. Ein Rotkäppchen wahrscheinlich. Ich glaube, es war ein Rotkäppchen. Ja. Aber wenn man. Also, ich finde, bei Sekt ist es so, dass man nach einem Glasl gleich betrunken ist wie nach eineinhalb Flaschen. Ja. Und das ist total gut. Ja, ja, ja, ja. Das fährt gleich am Anfang und es ist ein lustiger Rausch. Das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt nicht so ein Wodka-Rausch, ich würde aggro. Ja, Wodka macht wirklich aggressiv, gell? Wodka macht aggressiv. Habe ich in Feldstudien das empirisch nachgewiesen. Was macht Tequila? Tequila ist auch nicht so gut. Tequila macht so Plop-Abende. Sind nicht so gut. Und wie schaut es aus mit Rum? Ich glaube, das ist eher ein bisschen lustiger. Ah, aber das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Habe ich nicht so. Ich kann euch ja Bier empfehlen. Ja, Bier, aber der Biertrinker ist sprechschlampig. Es ist wurscht. Man kann nur super reden, einigermaßen gut. Nein, überhaupt nicht. Man kann nicht mehr reden. Nein, im Gegensatz zum Wein, da kannst du nicht mehr denken, aber nur gut reden. Ja. So, ja, weil beim Bier, da muss ich zuerst entweder aufs Klo oder schlafen. Ja. Ja, wenn man einmal aufs Klo geht beim Bier trinken, dann muss man immer wieder. Nein, Bier passt schon. Obwohl, Gin trinke ich ja noch. Schnapsrausch ist schon super. Gin hat. Nein, Schnaps, nein. Hat, ich meine, wenn ich sage Schnaps, dann meine Gin. Achso, ja, ja, okay, gut. Jetzt also so ein Zierbinger. Hochspirituoses. Zierbinger. Das braucht keiner. Ich habe noch, Tom, ich habe noch von Silvester einen Schnaps von dir daheim, gell? Echt, welchen? Ja, ich weiß nicht, irgend so ein Fruchtikus. Ich habe so ein Heidelbeer oder so, irgendwas hast du mitgebracht. Fruchtikus ist Luftgenuss. Nein, wie geht das? Ein Mensch, der mir sehr viel bedeutet, steht ja total auf Haselnussschnaps. Also? Ja, ja. Aha. Das kann ich aber auch nicht wirklich nachvollziehen. Wieso? Was so ein bisschen nach meiner Schnitten. Nein, ja, nein, nein. Hm, wie aber der? Wie ist es? Na, Likör oder Schnaps? Nein, Schnaps. Schnaps. Ein Kloren, okay. Oder? Kloren, Klo- ja. Ja, ja, das ja, ist ja. Dann Haselnussschnaps. Ja. Ja. Oder eingelegt. Wo man die, wo man die. Wo man den Regenwurm noch drin sieht. Wo man, das ist Mezcal. Also, Mezcal, der Ugly Cousin of Tequila. So ist mir das Karl vorgestellt worden. Die Ugly Cousin. Achso. Von einem Mexikaner. Was ist dann Mezcalin? Eine Droge. Ja, eh, ja. Aber hat das was mit dem zu tun? Nein, Mezcal ist dieser mexikanische ist, oder was? Schnaps, wo ein Wurm drinnen ist, genau. Und ist ein Wurm drin? Weiß ich nicht so genau. Aber in dem John Bon Jovi-Video schon. Es gibt ja in Kanada den Schnaps, wo ein Zechen drinnen ist. Aha. Was? Kenn ich nicht. Ich hab Verwandte in. Ich hab Verwandte in Kanada, ja, hat jeder im Yukon. Im Yukon und da sind Zechen drinnen im Schnaps. Gemüsezehe oder was? Zechen, nein, Menschenzechen und der muss anstoßen an den Lippen, wenn man trinkt, dann ist er besonders gut. Wo nehmen die einen Menschenzehen? Ja, zum Schnaps zu machen. Ich hab mich auch immer gefragt, ich weiß. Ja, in Kanada ist es kalt, da gefriert der bald einmal schon was ab, wenn es die falschen Sandalen noch aus dem Winter. Aber ist das kann nicht hygienisch sein, es tut mir leid. Also da kann ich nicht. Nee, es sind Schnaps eingelegt, gebitte. Was wird so? Habt ihr schon mal einen Toten gesehen? Ob ich schon einmal einen Toten gesehen habe? Toten Menschen? Mhm. Na. Und du? So in echt? Ja. Also nicht im Fernsehen? Nicht im Fernsehen. Aber im Fernsehen war die Leiche echt. Ich hab als Kind einmal, da hat es damals nur so Sorgfenster gegeben. Mittlerweile gibt es ja zum Glück nicht mehr. Ja. Aber da habe ich schon die eine oder andere Leiche gesehen. Mhm. Ich habe nur schon ein paar Menschen gesehen, die schon wirklich, wirklich knapp am Sterben waren. Also, aber so richtig tot. Ich habe einmal in einer Firma gelernt, die auch Bestatter waren. Ja. Und da habe ich mal einen Sarg mittransportiert. Mhm. Und der hat auch so, also Sarg von in die Leichenhalle, nur hinstellen. Ja. Und der hat auch ein Fenster drin gehabt. Und mein Kollege, der Bestatter im Dienst, hat reingeschaut, hat gesagt, wie liegt er drin? Oje, warte, da müssen wir ein bisschen. Ins Sorg so. Alter, so. Und so, ja, jetzt liegt er gut drin. Und wenn ihr die Möglichkeit hättet, einen Toten zu sehen, würdet ihr es wahrnehmen? Also würdet ihr sagen, okay, da gehe ich jetzt rein? Kommt jetzt ein bisschen drauf an. Ja, ja, im Kontext. Wie reden wir Toter? Ist es ein toter Mensch, den ich kenne? Ist oder es ein toter Mensch, der. Führung im Leichenschauhaus. Ist das ein Mensch, der nach einem langen, erfüllten Leben den Gang alles endlich hingegangen ist? Oder ist es jemand, der zerfetzt und zerfleddert? Ich habe jetzt nämlich Jessica Jones fertig geschaut. Und nein, ich würde es davon abhängig machen. Du willst uns Leichen zeigen, oder was? Nein, gar nicht. Nein, ich habe vor langer Zeit auf der Uni mal eine Prüfung gemacht und habe dann danach den Bekannten einer Freundin von mir getroffen, der gerade an dem Tag auf der Uni, auf der Vorklinik in Graz, seine Bestatterprüfung gemacht hat. Ja. Mhm. Und der hat gesagt, wenn du man willst... Man kann geprüfter Bestatter werden. Ja, ja, du musst, wenn du Bestatter sein willst, musst du eine Prüfung machen. Stimmt, hat dir der Nate Fischer das ja machen müssen. dann musst du, du musst home. Zum Beispiel, du musst, die wenn du, der hat halt gesagt, ich kann, wenn ich will, reingehen und mir die Leiche anschauen. Die haben da drinnen einen Mann und eine Frau liegen gehabt und das war die Prüfung, mehr oder weniger, der Frau, die Frau halt von oben bis unten anziehen und den Mann von oben bis unten anziehen. Oh. Weißt du, die Feinstrumpfhosen anziehen, schauen, dass, das, okay, ja, dass der Hals nicht oben hängt und dass halt alles schön gerade liegt. Und ich so. Machen die auch, müssen die auch die Leiche waschen? Ja, ja, waschen, okay, und herrichten halt. Und wenn sie zerfledert ist, wie machen die herrichten das, und schminken. Dass die werden steif. Wie kommen nein, die das, ich glaube, die Leichenstarre löst sie wieder auf und dann ist man weich. Ach so. Dann ist wieder Gummi. Das habe ich nicht gewusst. Dann geht's wieder. Das ist ja so wie die Leichen, die dann wieder aufsteigen, wenn sie im Wasser untergegangen sind. Oh, irgendwann kommen sie wieder rauf. Circa so, ja. So wie ein U-Boot. Ja. Flaschenteufelchen. Das ist wahrscheinlich ein ähnliches Prinzip. Bist du jetzt reingegangen oder nicht? Und ich bin nicht reingegangen. Nicht? Weil das war um 9 Uhr in der Früh halt. Meine Prüfung war gerade aus. Ich war nüchtern am Morgen und so. Und ich möchte... Eigentlich würde es mich voll interessieren, aber ich habe gedacht, puh, wenn ich das gestern gewusst hätte und ich hätte mich darauf vorbereiten können, dann ja. Hat das und mit der Prüfung und mit nüchternen Magen? Hat das also ja, das war für mich irgendwie alles so, das war zu spontan, das Ganze. Und ich bin sonst schon sehr spontan, aber das war zu viel. Und, du gehst und ich denke immer noch, 10 Jahre später dran, hätte ich es doch dann. Und du gehst zu einer Prüfung immer mit nüchtern? Nein, Magen. Nein, das kommt drauf an, aber damals. Man ist sauf wie mir vorher. Was halt so gut. Man kann sie eigentlich nicht übergeben, außer Galle kommt rauskommen, wenn es wirklich gerade ist. Ja, ja, eh. Gut. Also hätte er gesagt, du kannst in 3 Stunden wiederkommen und dann reinschauen, hätte es wahrscheinlich dauern, aber so. Ah, ich würde das, wäre mir vollkommen wurscht. Ich würde da nicht hingehen. Würde mich nicht interessieren. Ich würde es auf jeden Fall anschauen. Ich hätte es also so interessant gefunden einfach. Ich schau mal alles an. Nein, dann Drama schlecht. Das tut mir nein, ab und zu habe ich irgendwelche Bilder im Kopf, von dem was sehe und das ist dann so grauslich, dass man das immer wieder hochgespült wird. Mhm. Ja. Der Hansi geht schon wieder weg. Ja, ich hole mir Wasser. Der rennt immer davon. Er hat grüne, grün-weiß-graue Socken an, auf denen Love draufsteht, oder? Irgendwas steht da drauf. Ah, ist das hast du sonst. Ass. Ass. Gibt es eigentlich in Graz Prominente, die man so trifft? Ich kann ja sagen, wen ich in Graz also getroffen habe, ein Prominent. Lass mich überlegen. Lennig. Nein, wen trifft man den? Den Dex Rubinowitz habe ich gesehen in Graz. Würde ihn nie erkennen, außer wenn er einen Trauberhut auf hat. Wahrscheinlich hat er einen aufgehabt, oder? Ein Trauberhut? Cowboyhut. Will ich echt zum Nuscheln? Ah, du meinst es einen anderen Dex Rubinowitz, oder? Ich meine den Dex Rubinowitz. Den Bachmann-Preisträger. Hat er nicht immer einen Cowboyhut auf? Er hat keinen Cowboyhut auf. Es hat aber einen Sänger in den 50er gegeben, der auch so geheißen hat. Der hat wahrscheinlich echt? Einen Cowboyhut getragen. Ich habe gedacht, der Dex Rubinowitz hat immer einen Cowboyhut auf. Nein, ich hab. Und der Dex Rubinowitz hat den Bachmann-Preis gewonnen? Ja. Vor ein paar Jahren, ja. Nicht so lange her, letztes Jahr, glaube ich. Oder okay. So. Weil das war kurz nachdem man den Bachmann-Preis gewonnen hat. Ich glaube, es war 2014. Und ich habe mit meinem Papa einen Kaffee getrunken und habe gesagt, hey, schau, da steht der Bachmann-Preisträger. Und der Papa hat gesagt, keine Ahnung, ja. Wer das ist. Ja, bei der Diagonale rennen schon die Stars herum, gell? Da. Zum Beispiel Tobias Moretti, Nina Broll und Gregor Bloeb. Das Triumvirat der österreichischen genau, Mediokrität. Genau. Der war gemein. Nein, so schnell. Also, die sind wahrscheinlich ganz gut. Also, ja. Ja, ich hätte mich gefreut, wenn ich den Tobias Moretti beim Opernball sehen würde, aber leider kein einziger interessanter Gesprächspartner, der sich vor das Mikrofon verirrt hat. Der Moderator. Ja, da haben wir da schon geredet, oder? Ja, die war ja lustig. Da haben wir nicht drüber geredet, schon über den Tobias Moretti beim Opernball, das Interview? Ja, das ist schon Jahre her, da war er betrunken. Ja, ein bisschen, das war super toll. Da echt? War der Dieter von Dieter von These, kennst du das Interview Dieter nicht? Dieter von These. Gibt ein Interview vom Tobias Moretti am Opernball, wo er gefragt, wo er sturzbetrunken ist und wo er gefragt wird, was er davon haltet von der Dieter von These. Ich hab's gar nicht gemerkt, dass der betrunken war. Dieter von These, das ist diese Tänzerin, die im Glasl tanzt und sie auszieht. Im Glasl? Ist das so Burlesque-Ding? Mann, Frau, das ist Sache, oder? Nein, das ist das. Ja, sie zieht sich halt aus und macht so Burlesque-Tanz, das ist eine Frau. Aha, okay. Und bekannt, scheinbar. Ja, bekannt. Okay. Und das war vom Lugner die Gästin sozusagen. Ah, okay. Mhm. Und die hat sie im Klo eingesperrt anscheinend. Warum? Was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hat die Interviewerin den Tobias Moretti gefragt, was er davon haltet, dass die Dieter von These sie eingesperrt hat im Klo. Ja. Und er hat gesagt, Dieter, warum heißt eine Frau Dieter? Wieso ist das nicht ein Mann? Dieter, wer ist das? Ich habe in meiner Schule eine Lehrerin gegeben, die hat Dieter Kassen. D-I-T-A, oder? Ja. Naja, ist bekannt, kennen wir schon. Ja. Ist nichts Neues. Nichts Neues. Da fällt mein, Tex Rabinowitz hat einmal eine Forum gestartet, weil er ein Buch machen wollte. Wir freundlichen Paparazzi. Aha. Und ein Forum, das war um 2000 herum und das war damals irgendwie komplett neu und es hat auch nicht besonders viel Traffic gebracht, bis das Rabinowitz seine Connections hat spielen lassen und dann über Max Gold sind dann relativ viele User in dieses Forum kommen und die haben dann alle reingeschrieben, was ihnen so passiert ist und wen sie getroffen haben. Aber echt wichtig war, dass die, das Zusammentreffen mit dem mehr oder weniger Bekannten nur zufällig sein muss, also nicht provoziert, und dass die Handlung davor und danach und währenddessen genauso wichtig ist. Also man muss möglichst alles schön beschreiben und es soll ja Stimmung sein und der Prominente soll eben nur so die Zugabe sein. Für die Höflichen. Höfliche also, Paparazzi hat das Buch gelassen. Dr. Lemat schreibt, Helmut Qualtinger, ein Journalistenkollege, der immer große Stücke auf sich hielt, er ist dann ja auch Chefredakteur geworden, war vor Jahren zu Besuch in Wien. Mit einem Bekannten ging er in den Heurigen, in dem bereits wohl ziemlich angefühlt auch der Helmut Qualtinger saß. Da sagte der Wiener, schaut der Qualtinger, den kenne ich. Soll ich euch bekannt machen, damit du ein Interview führen kannst? Natürlich wollte der Journalist und die beiden gingen zum Tisch des Schauspielers. Hey Qualtinger, da ist ein Journalist aus Deutschland, der will mit dir reden. Darauf erhob der Mime sein Haupt, schaute die beiden grimmig an und sagte nur einen Satz, ich red nicht mit an jeden Depp. Qualtinger hat ja seinen Stammplatz im Café Alt Wien gehabt, wo er dann mit Kippenberger und Co. gesoffen hat. Ja. Ich habe da noch einen etwas längeren Artikel über Helmut Berger. Aus diesem Forum ist übrigens ein Buch entsprungen. Ja. Aber das sind die besten Sachen, die ich finde, die ich da gelesen habe, nicht dabei. Zum Beispiel ein Zusammentreffen mit Udo Jürgens, der mit einem Straßenmusikanten spielt, irgendwo in Amerika. Du mal ein bisschen die Glanzlichter draus vorlesen. Nein, ich fange jetzt von Anfang an. Ah ja, na, bitte, wir haben Zeit. Gell. Das ist ja Podcast, wir können 5 Stunden nachreden. Helmut Berger, Cinema ist für Kartoffelfotzen. Vor ein paar Jahren drehten wir in Berlin einen Film, in dem Helmut Berger in der Rolle des Helmut Berger mitspielte. Die erste Szene mit ihm wurde am Potsdamer Platz gedreht, der damals noch eine riesige Baustelle war. Das D-Buch sah vor, dass Berger über eine Baustellenbrücke geht und dabei eine Filmfachzeitschrift liest. Berger erschien gegen 13 Uhr am Set. Er hätte eigentlich um 8 da sein sollen, als Entschuldigung gab er an, dass er sich habe betrinken müssen. Entschuldigung, ich habe eine Kugel kennen, ich habe mich eins saufen müssen. Das finde ich geil. Das hat er allerdings bravourös geschafft. Er war strunzblau. Dann machte er einen Aufstand. Unter keinen Umständen sei er bereit, die anstehende Szene, das Magazin Cinema, zu lesen, das die Requisite ihm bereithielt. Er lese nur Variety. Alle Zureden meinerseits nützte nichts. Entweder Variety oder er drehe nicht. Ein Assistent fuhr mit dem Taxi los. Es dauerte fast eine Stunde, bis er mit einem Exemplar von Variety ankam. Wir hinkten mittlerweile mehr als 7 Stunden hinter dem Drehplan her. Und wir hatten noch viel Programm vor uns an dem Tag. Und jeder Drehtag kostet, mit Berger kostet Geld. Daher wurde die Devise ausgegeben, wir drehen nur die Szene, wie Berger lesend über die Brücke geht, genau einmal. Dann packen wir zusammen und rasen zum nächsten Set. Berger nahm das Magazin, ging auf seine Position. Er bestand darauf, dass man ihm mit Klebestreifen auf dem Boden den Punkt markiert, an dem er für die Kamera sichtbar wird. Sonst kann ich nicht präsent sein. Kameraton und bitte. Berger geht los, lesend. Er betritt die Brücke. Gleich wird er sichtbar für die Kamera sein. Kurz bevor er den markierten Punkt erreicht, klappt er das Magazin zu und wirft es in hohen Bogen über das Brückengeländer. Es flattert anmutig in die Tiefe und mit kaum paar hörbaren Klatschen landet es in einem Baustellensee. Grüßt noch einmal kurz und versinkt dann langsam. Später drehen wir innen. Bergers Szene geht wie folgt. Er betritt den Raum, geht ein paar Schritte, bleibt stehen und sagt dann, es ist nie zu spät, das Unmögliche zu wollen, selbst wenn man es nie erreichen kann. Mittlerweile ist er so blau, dass er kaum noch gehen kann, geschweige denn sprechen. Wir brauchen 1000 Takes, um ihn überhaupt bis an den Punkt zu bringen, an dem er reden soll. Er wankt, Dann schlägt er hin. Er taumelt in die Kulisse und schlägt sich die Fresse blutig. So geht das bis in die Nacht. Und dann hat er den Raum betreten. Er wankt nicht, er hat es geschafft, bis an die richtige Stelle zu gehen. Jetzt Text, Helmut, bitte. Es ist nie zu spät. Ja, Helmut, du schaffst es. Das Unmögliche zu wollen. Ja, bitte, sag es, dann können wir alle schlafen gehen. Selbst wenn man es nie erreicht. Nur ein Wort noch, Bergerchen, nur noch ein Wort. Aber Berg sagt dieses Wort nicht. Er hat gemerkt, dass er es beinahe geschafft hat. Und das kann er nicht zulassen. Das erlaubt ihm seinen Selbstzerstörungstrieb nicht. Er darf es einfach nicht schaffen. Und deswegen sagt er nicht das von uns so sehnlichst ersehnte Wort kann, sondern an dieser Stelle den unpassenden und voller Hysterie ausgebrüllten Satz: Solange die Kartoffelfotze im Raum ist, kann ich nicht arbeiten. Die Assistentin verließ dann den Saal. Ende. Geile Geschichte. Du musst mal sagen, das ist von Tobler. PS, später nannte er mich dann noch Judensau. Aber das ist eine andere Geschichte. Geil. Das ist für Kartoffelfotzen. Also man muss dann der höfliche paparazzi.de, großartige Seite. Ja, genau. Freundliche Paparazzi. Billy Wilder hat ja angeblich einmal über Helmut Berger gesagt, es gibt keine interessanten Frauen mehr im Kino außer Helmut Berger. Ja, der hat nur so eine richtige Mischung aus Diva und Größenwahn. Ja, und Arschloch wahrscheinlich, gell? Ja. Arschloch. Ja, Arschläge gibt es nur genug wahrscheinlich. Naja, es ist halt einfach. Ja. Gell? Frau Moderatorin, wie schauen wir denn aus? Schlecht. Ich habe gesagt, ich mach den Job schlechter als meine Vorgänger. Du hast nicht gelogen. Frau Moderatorin. Frau Moderatorin. Ja, aber jetzt ja eh schon was reingekratzt, was ich immer am Ende eine Stunde 17 Minuten hereinkratzt. Ja, wir danken für die Aufmerksamkeit. Wir möchten uns verabschieden. Tschüss, Tom. Auf Wiedersehen. Pfiat euch. Tschüss, Hansi. Ciao. Baba. Wir wollen noch weiterreden, bis es dick raus ist oder eine Schmatzen. Das Auto halt. Nein.